goodness. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue with our message, which is the rise and fall of Satan. Es geht weiter mit der Botschaft über den Aufstieg und Fall des Teufels. On va continuer avec le message sur Satan. We have been preaching it for some time now. Seit einiger Zeit predigen wir darüber. On a parlé sur ça longtemps. Because Jesus wants us to know him and also he wants us to know Satan. Weil Jesus will, dass wir ihn kennen, aber auch wissen, wer unser Feind ist. Parce que Jésus veut qu'on connaisse Jésus-Christ, mais aussi notre ennemi. Praise the Lord. Hallelujah. We have been dealing with the rise and fall of Satan. Wir haben mit dem Aufstieg und dem Fall des Teufels zu tun gehabt. On a parlé de Satan, comment il est monté, comment il est tombé. And we have to deal with it. Und wir müssen damit umgehen. Et on doit travailler avec ça. Because he is a very important person in the experience of a human. Weil er eine sehr wichtige Person ist für die Menschen. Parce que Satan est une personne très importante dans la vie de d'un chrétien. Satan is a very important person in the experience of a human. Der Teufel ist eine sehr wichtige Person in der Erfahrung von Menschen. Satan est une personne très importante dans l'expérience de l'homme. Without him, the day you became born again, that day you don't even have any problem again because there's no opposition. Seitdem du wiedergeboren bist, gibt es dieses Problem nicht mehr, weil du keinen Feind mehr hast, sozusagen. Darum ist er gewinnt, weil Jesus ein Problem nicht so ist. If you are a child of God or not, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, même si tu es un enfant de Dieu ou pas, you are going to deal with Satan. Du wirst mit dem Teufel zu tun haben. Praise the Lord. Hallelujah. If you are a child of God or not, you are going to deal with Satan. Wenn du ein Kind Gottes bist oder nicht, du wirst mit dem Teufel zu tun haben. Wenn du ein Enfant de Dieu ou pas, tu vas connaître Satan. Tu vas traiter avec Satan. Praise the Lord. Hallelujah. Many people don't believe in a devil. Viele Leute glauben nicht an einen Satan. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas et qui croient pas à Satan. And they don't want to know anything about him. Sie wollen nichts über ihn wissen. Amen. They don't want to hear anything about him at all. Sie wollen nichts über ihn hören. It doesn't matter if you hear about him or not. He is very important in this world. Ob du von ihm hörst oder nicht, er ist wichtig in dieser Welt. Même si tu veux rien écouter sur Satan, il est très important dans ce monde. You know, Jesus warned us. Jesus hat uns gewarnt. About him. Über ihn. Jesus Christ hat beaucoup parlé sur Satan. He said, "Woe unto the earth, because Satan is here." Er hat gesagt, wehe der Welt, denn der Teufel ist hier. Il a dit, fais attention parce que le diable est ici. He said, "We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against spiritual power." He's talking about Satan. Kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte. La parole de Dieu dit qu'on combat pas contre les gens, mais contre les esprits sataniques. Allah do not want to know anything about him. Viele wollen nicht nichts von ihm wissen. Mais beaucoup de gens ne veulent rien écouter sur Satan. You know the meaning of that. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Mais tu sais ce que ça veut dire? It means the devil has been very successful. Das heißt, der Teufel war sehr as erfolgreich. Get it ça veut dire que Satan a eu le succès. It means the devil has been very successful. Das heißt, der Teufel war sehr erfolgreich. Ça veut dire il a fait son travail très bien. Because one of his major weapons is to make you not to believe in him. Weil einer seiner Hauptwaffen ist, dafür zu sorgen, dass du nicht an ihn glaubst. Parce qu'il fait tout pour que tu penses que tu ne crois pas à lui, qu'il existe. One of his weapon is to make you not to know him. Einer seiner Waffen ist, dass du ihn eben nicht erkennst. Ses armes sont que tu ne connais pas l'existence de Satan. His weapon is ignorance. Seine Waffe ist Ignoranz. Son arme est l'ignorance. And that's his number one weapon. Und das ist seine Nummer 1 Waffe. Es ist seine Premiere, es ist to blind you. Um dich zu verblenden. Que tu sois aveugle. He said the God of this world blinded. Der Gott dieser Welt hat sie verblendet. Le Dieu de ce monde les a fait aveugle. 2 Corinthians 4:4. Amen. 4:4. He is called the Prince of Ignorance. Er wird der Prinz der Ignoranz genannt. Le Dieu de l'ignorance. That's one of his names. Das ist einer seiner Namen. C'est un de son nom. Which means in, you know, in, that is an Hebrew word. Das ist ein hebräisches Wort. It means darkness. C'est Dunkelheit. Le son nom, ça veut dire ténèbres. It means darkness. Ignorance means darkness. Ignoranz heißt Dunkelheit. L'ignorance est les ténèbres. If you don't notice, you are in dark. Wenn du Dinge nicht weißt, bist du in der Dunkelheit. If you are in light, you can see everything. If somebody gets somebody. And that is why since I became a child of Jesus Christ. Seit ich ein Kind von Christus bin. Since my relationship with him. Seit meiner Beziehung mit ihm. Since I know my father. Seitdem ich meinen Vater kenne. Since I became light. Seitdem ich zum Licht wurde. And I live in light. Und ich in diesem Licht lebe. Et je vis dans la lumière. No one can deceive me. Kann mir niemand was somebody gets personne peut me mentir. If you are in darkness, anybody can deceive you. Wenn du in der Dunkelheit bist, kann dir jeder was vormachen. Si tu es dans les ténèbres, on peut te mentir. Praise the Lord. Hallelujah. Christ wants us to know him. Christus will uns kennen. Him as Jesus Christ. Jésus veut as our Lord and our Savior. Als unseren Herrn und Retter. Jésus veut qu'on le connaît comme notre roi et sauveur. He also wants us to know Satan. Er will aber auch, dass wir den Teufel kennen. Il veut qu'on connaisse notre ennemi. Again, Ephesians 6. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ephesians 6, on combat pas contre les gens, mais contre les gens. He said, beware of the wise of Satan, of his lies. Wir sollen uns in Acht nehmen vor seinen Lügen. Fais attention aux mensonges de Satan. Don't be ignorant of the lies of Satan. Ignoriert die Lügen des Teufels nicht. N'ignore pas les mensonges de Satan. His lies are very powerful. Denn seine Lügen sind sehr kraftvoll. Ses mensonges sont très forts. Against Christ wants us to know him. Christus will, dass wir ihn kennen. Jésus Christ veut qu'on le connaisse. Because if we know Christ, we will love Christ. Wenn wir ihn kennen, somebody getting it. Parce que si on connaît Jésus, on va aussi adorer Jésus. He wants us to know him. That's Christ. Er will, dass wir ihn kennen. Jésus veut qu'on le connaisse. Because if you know him, you will surely love him. Weil wenn wir ihn kennen, werden wir auch ihn auch lieben. Parce que si tu connais Jésus, tu vas l'adorer. If you know him, you will not run away from him. Wenn du ihn kennst, wirst du nicht vor ihm fliehen. Si tu le connais, tu vas pas fuir de Jésus. If you know him, you will not leave him, you will not forsake him. Du wirst ihn nicht im Stich lassen und verlassen. Si tu connais Jésus, tu vas pas les laisser. If you know him, you will not go back into the world, the natural world. Du wirst nicht zurück in die natürliche Welt gehen. Si tu connais Jésus, tu ne vas pas rentrer dans ce monde. The question is, do you know Jesus? Aber die Frage ist, kennst du Jesus? Mais la question est, est-ce que tu connais Jésus? Do you know him as your father? Kennst du ihn als seinen Vater? Tu le connais comme ton père? Do you know how he loves you? Weißt du, wie er dich liebt? Tu sais comment il t'aime? How much he loves you? Wie sehr er dich liebt? Comment il t'aime? He values you so much. Er schätzt dich so sehr. Il te value beaucoup. Praise the Lord. Hallelujah. Christ also wants us to know Satan. Christus will auch, dass wir den Teufel erkennen. Because if we really know Satan, wenn wir den Teufel wirklich kennen, we will hate him. Wenn wir ihn hassen. If somebody gets something. Jésus veut qu'on connaisse le diable, parce que si on connaît le diable, on va le détester aussi. If you know Satan, you will hate him. Wenn wir den Satan kennen, werden wir ihn hassen. Si tu connais le diable, tu vas le détester. You will embrace Christ. Und Christus empfangen. Et tu vas accepter Jésus-Christ. If you know Satan, how he still kill and destroy. Wenn du weißt, wie der Teufel tötet, schwert und zerstört, dann wirst du ihn hassen. Si tu comprends comment le diable veut te détruire, tu vas le détester. If you know Satan, you will not fight against people. Wenn du den Teufel kennst, wirst du nicht gegen Menschen kämpfen. Si tu connais le diable, tu vas pas combattre contre les gens. If you know Satan, you will be able to pray for people. Wenn du den Satan kennst, wirst du für Menschen beten. Si tu connais le diable, tu vas prier pour les gens. Praise the Lord. Hallelujah. If we really know Satan, we will not obey him. Wir werden ihn nicht befolgen. Si tu connais le diable, tu vas pas l'obéir. If we really know him, we will never allow our body to be his. You know, a vessel for him. Wir werden nicht zulassen, dass unser Körper ein Gefäß ist für ihn. Si tu connais le diable, tu vas pas accepter que ton corps soit un œuvre. can be using your body. You know, he uses your body as a vessel, knowing and unknowingly to you. Weil kann unseren Körper als ein Gefäß nutzen, wissend oder unwissend. Si tu ne connais pas le diable, il peut utiliser ton corps comme il veut. The Bible says, "Know the ways of Satan; his lies." Wir kennen die Listen des Teufels. Mais la Bible dit que tu dois connaître ses mensonges. Salvation is knowing Christ. Errettung ist Christus zu kennen. Être sauvé, ça veut dire que tu connais Jésus. Salvation is not just forgiveness of sin. Die Errettung ist nicht nur die Vergebung der Sünden. Connaître Jésus Christ, ça veut dire que nicht die Vergebung der Sünden. Nicht nur errettet sein. Être sauvé, ça ne veut dire pas seulement que tes péchés sont pardonnés. Religion call it. You know, religion sees salvation, especially Christianity. They see salvation as forgiveness of sin. Das Christentum sieht die Errettung als die Vergebung der Sünden allein. Dans la religion, on prend le salut comme on dit seulement que le salut veut dire que que tes péchés ont été pardonnés. Jesus never called salvation forgiveness of sin. Jesus hat Errettung nicht die Vergebung der Sünden genannt. Mais Jésus dit que le salut n'est pas le pardon des péchés. If that is why if you see churches today, people are stuck. Deswegen sehen wir in Gemeinden, dass Leute feststecken. Pour cela, on voit dans l'église que les gens n'avancent pas. You know, after forgiveness of sin, then what next? Nothing. Nach der Vergebung der Sünden kommt das nächste. Nothing. Si tes péchés sont pardonnés, comment tu vas continuer? Praise the Lord. Hallelujah. Forgiveness of sin was just on the way. Die Vergebung der Sünden war einfach nur auf dem Weg. Quand t'as pardonné tes péchés, c'est seulement une partie de salut. I always use here and do say though. Let me use it to describe it because of those of you here. Maybe the outsider might not even understand what I'm talking about. You know, let me use 1, 2, 3 to describe it, so that others also we understand it. 1, 2, 3. Ich benutze ein Beispiel, um das zu erklären. Je vais donner un exemple pour vous expliquer. If I'm going to Düsseldorf, to your home, those of you that live there. Wenn ich in die Stadt Düsseldorf fahre. Si je pars à Düsseldorf. I'm going to go through Neuss. Werde ich über Neuss fahren. For example, if I'm going to go through Neuss. Werde ich über Neuss fahren. Je vais passer sur Neuss. I'm not going to Neuss. Aber ich fahre nicht in die Stadt Neuss, sondern in die Stadt Düsseldorf. Mais ça ne veut dire pas que je vais arrêter à Neuss. That I pass through Neuss does not mean I'm going to Neuss. Aber dass ich die Stadt Neuss überquere, heißt nicht, dass diese Stadt mein Ziel ist. Mais seulement parce que je passe sur Neuss, ça ne veut dire pas que je vais arrêter à Neuss. Sin was just on the way, something to go through. Die Sünde war einfach nur auf dem Weg. Et c'est comme ça, c'est avec. Are you getting it? You know it was, you know you. Sin, the relationship with Jesus Christ. That's 3. Es warst du, die Sünde, dann Beziehung mit Jesus Christus. Cet exemple, c'est avec nous, ça commence avec nous, notre péché, et après avec la relation avec Jésus Christ. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Trois parties. If I say count up to 3. Oder wenn ich sage 10 mal bis 3. I'm not saying. You know, if you are going to count something up to 3, you are going to count 1, 2. I did not say 2. I said 3. You are going to go through 2 before you get to 3. I don't know if somebody is getting it. Wenn du bis 3 zählst, wirst du die Zahl 2 nennen müssen. Trois parties. Si je dis que tu dois compter jusqu'à 3, ça ne veut pas que tu arrêtes à 2, mais tu continues jusqu'à 3. If I'm going to Düsseldorf, if I'm going to go through Neuss, I'm not going to Neuss, but I will pass through Neuss. Wenn ich nach Düsseldorf fahre, werde ich als Transit an Neuss vorbeifahren. Das ist sozusagen eine Überbrückung. Si je pars à Düsseldorf, je vais passer sur Neuss, mais je ne vais pas arrêter à Neuss. Let me call sin Neuss a sin. Ich benutze die Stadt Neuss als Beispiel für Sünde. But God's Christ purpose is a relationship with Him. Aber der Zweck und Grund für Jesus Christus ist eine Beziehung mit Jesus Christus. Jesus Christ will eine Relation avec avec nous. Go to John 3, please. Johannes 3. Jean 3. Let me read 16 and 15. He said, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jean 3, verset 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. And now verse 15 said that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Verset 15. Ceux qui croient en lui auront la vie. Auront la vie avec Dieu pour toujours. He did not give us his son because of forgiveness of sin. Er hat uns seinen Sohn nicht gegeben wegen der Vergebung der Sünden. Dieu n'a pas donné son fils pour qu'il nous pardonne. He gave us his son so that we have eternal life. Er gab I don't know if somebody is getting seinen Sohn, damit wir ewiges Leben haben. Mais Dieu a donné son fils pour qu'on ait une relation avec Dieu. Look at, you know, Jesus even help us to know what eternal life is. Yes. Hat uns gezeigt, was ewiges Leben bedeutet. John 17. Go to John 17, please. Johannes 17. Dans le verset 17, Jésus-Christ explique qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la vie éternelle. Verse 3. Felix, can you help us to read verse 3? Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. And this is life eternal. He gave us his son so that we have life eternal. Er gab uns seinen Sohn, damit wir das ewige Leben haben. Jésus a Dieu a donné son fils pour qu'on ait la vie pour toujours. And Jesus is helping us to know what life eternal means. Und Jesus hilft uns zu erkennen, was ewiges Leben bedeutet. Et Jésus nous aide à comprendre qu'est-ce que la vie éternelle. Well, yes, I thought life eternal was you will not die any longer. Jahrelang habe ich geglaubt, dass ewiges Leben bedeutet, dass man stirbt. Moi, je croyais que la vie éternelle, ça veut dire qu'il n'est pas décédé. Then I was always asking, why did the disciples, why did they even die? J'ai mich gefragt, weshalb sind die Jünger überhaupt gestorben? Je me suis demandé pourquoi les disciples sont décédés. Did it mean that they were not saved? Aber heißt, dass sie nicht errettet waren? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas sauvés? But I thank Jesus. Aber ich danke Jesus, dass er uns geholfen hat, zu know what eternal life dass er uns geholfen hat, zu verstehen, was ewiges Leben bedeutet. Mais je remercie Jésus-Christ qui m'aide à comprendre qu'est-ce que la vie éternelle. He said, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. It's a relationship. C'est une Beziehung. Et la vie pour toujours, c'est te connaître. It is not fear relationship, but love relationship. C'est keine Angstbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Ce n'est pas la relation où tu as peur, mais c'est une relation où tu as l'amour. Under law, the people have fear relationship under law. Unter dem Gesetz haben Menschen eine Angstbeziehung. Was ist das Gesetz nochmal? Loi. Ah ja, genau. Dans la loi, tu auras peur de Jésus-Christ. Under law, it means you want to please God. Unter dem Gesetz willst du Gott gefallen. Si tu es dans la loi, tu veux faire plaisir à Jésus. You always want to try your best to please him. Du willst immer dein Bestes versuchen, um ihm zu gefallen. Tu vas faire tout pour plaire Jésus-Christ. Under law, it's a servant, a master and a servant relationship. Unter dem Gesetz lebst du in einer Knecht- und Meisterbeziehung. Si tu es dans la loi, tu vas être comme un serviteur. Under grace is a son and a father relationship. Aber in Gnade lebst du als Sohn und Vater. Mais dans la grâce est une relation comme fils et père. And it is called love relationship. Und das ist eine Liebesbeziehung. Et c'est ça l'amour. Praise the Lord. Hallelujah. Why? Because of his blood. Wegen seinem Blut. À cause de son sang. Why? Because of the blood of Jesus Christ. Wegen dem Blut von Jesus Christus. C'est possible à cause du sang de Jésus Christ. The spiritual world, they need blood a lot. Die geistliche Welt braucht Blut. Dans le monde spirituel, tu as besoin de sang. Without blood, you cannot take anything from the spiritual world into the physical world. Ohne Blut kannst du nichts von der geistlichen Welt in die physische bringen. Sans le sang, tu peux rien prendre de le monde spirituel. In satanic world. In der teuflischen Welt. Dans le monde satanique. Your sacrifice is your victory. Ist dein Opfer dein Erfolg. Das Sacrifice est la victoire. But in Christ's world. Aber in Christus. Mais dans le monde de Jésus. Christ's sacrifice is our victory. Ist das Opfer von Jesus Christus unser Sieg. La sacrifice de Jésus Christ est notre victoire. That is why it is Christ, Christ, Christ. Deswegen geht es uns nur um Christus. C'est pour cela, c'est seulement Jésus Christ. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. C'est lui l'agneau de Dieu. No more sacrifice. Keine Opfergaben mehr. Il n'y a plus de sacrifice. No more using of, you know, holy water. Kein heiliges Wasser. I don't need any holy water. Ich kein heiliges Wasser. Tu n'as plus besoin de I never use any holy water. Tu n'as plus besoin de sang. No more burning of candles. Und keine Kerzen mehr, die angezündet werden. Tu n'as plus allumé, no, you know, incense. You know, there are a lot of things, the sacrifice that is still going everywhere today. Die ganzen Rituale, die Menschen machen. Il y a beaucoup de rituels que les gens font. Jesus Christ accomplished all. Jesus hat alles erfüllt. Mais Jésus-Christ a tout accompli. And at the end he said, it is finished. Und am Ende hat er gesagt, es ist vollbracht. Et il a dit, c'est fini. And you better allow it to be finished. Und du lässt with the sacrifice. Und lässt das lieber wahr sein. Et accepte que c'est fini. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Salvation is also called freedom. Errettung ist auch Freiheit. Le salut est aussi la liberté. If you know Jesus Christ, you will be free. Wenn du Jesus Christus kennst, wirst du frei sein. Si tu connais Jésus Christ, tu vas être libre. Knowing him is freedom. Ihn zu kennen ist Freiheit. Le connaître, c'est la liberté. Even for whatever is still there, you know, after prayer you are still sick, but you know that you know your Father. It's freedom. Nach dem Gebet bist du fühlst du dich immer noch krank, aber dass du deinen Vater kennst, das ist Freiheit. Même si tu te sens seulement malade après d'avoir prié, tu es libre si tu connais ton père. All you need is just meditate on how he loves you. Du musst einfach nur darüber nachdenken, wie sehr er dich liebt. Concentre-toi seulement sur Jésus Christ. Allow your mind to be occupied by how you love him, how he loves you. Lass du das darüber nachdenken, wie sehr er dich liebt. Tes pensées doivent être occupées avec l'amour de Jésus Christ. If you know Christ, you will be free. Wenn du Christus kennst, wirst du frei sein. Si tu connais Jésus, tu vas être libre. From the bondage of fear von of death. Gefangenschaft, are der you Angst. Getting it? Tu vas être libre de peur. Die Angst vor dem Tod. The bondage of stress. Die Gefangenschaft von Stress. Tu n'auras pas le stress. If you are full of stress, come to Jesus. Wenn du frei sind von Stress, komm zu Jesus. He will give you rest. Er wird dir Ruhe geben. Go to Matthew 11. Matthew 11. Go there. Amen. Praise the Lord. Si tu as le stress, c'est Jésus-Christ qui va te libérer. Praise the Lord. Hallelujah. If you are full of stress, come to Jesus. Voll bist von Stress, dann komm zu Jesus. Si tu as le stress, viens chez Jésus. If you are full of fear of the past, the present, the future. Voll von Furcht der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Si tu as peur de passé, présent et la future. Jesus is saying welcome. Jesus sagt willkommen. Jésus Christ t'embrasse. No one can solve that problem. Niemand kann dieses Problem lösen. Except Jesus. Außer Jesus. Personne peut sauver ce problème à part Jésus-Christ. In Matthew 11 from verse 27. Von Matthäus 11:27. Matthieu 11. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whosoever the Son will reveal him. Verse 28. Then he said, come unto me, all you that are full of stress. All die ihr voll seid von Stress. Hello, all you that are full of fear of death, of whatever fear. You know, there's the fear of God and there's the natural fear, two fear. Es gibt die Furcht vor Gott und es gibt die natürliche Angst. Jésus dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. The natural world is full of fear. Die natürliche Welt ist voll von Angst. Dans ce monde, il y a la peur. There is fear in Christ's world. Es gibt eine Furcht in der Welt von Christus. Dans le monde de Jésus, il y a aussi la peur. But his fear is not a problem. Aber seine Furcht ist kein Problem. Does not cause problem. Sie verursacht keine Probleme. Mais cette peur ne cause pas de problème. His fear is just to choose him. If you fear him, you choose him. Diese Furcht sorgt einfach nur dazu, dass wir uns für ihn entscheiden. Si tu as la peur dans le monde de Jésus Christ, tu vas te décider pour toujours pour Jésus. But the fear in this world, aber die Furcht in dieser Welt, it is so deadly. Ist tödlich. It's even more deadly than that problem that you even have. Siehst du, I don't know if somebody is getting das eigentliche Problem. Mais la peur dans ce monde va te causer à mourir. C'est dangereux pour ta vie. The fear of this world came after the fall. Die Furcht in dieser Welt kam nach dem Sündenfall. I hope you know how it came. La peur de ce monde est venue à travers à travers Adam qui et Genesis. Genèse 3. Put something here. Let's go to Genesis 3. Yes, I'm so that Genèse 3. We can get it. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Genesis 3. Genèse 3. You know, here from verse 1, Satan came to deceive Eve. Satan kam, um Eva zu betrügen. Le diable est venu pour mentir à Eve. Amen. He said, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord hath made. And he said unto the woman, yea, have God said, you shall not eat of every tree of the garden? Verse 2. And the woman said unto the serpent, you know, when something come and you have, you know, do you even have to have discussion with Satan? Müssen wir eigentlich mit dem Teufel überhaupt diskutieren? Ici dans Genèse 3, verset 1, le diable, oui, elle parle avec Eve et Mama Pasteur dit. And that's why we don't argue with people. Deswegen diskutieren wir nicht mit dem Teufel. Mama Pasteur demande si c'est vraiment nécessaire d'avoir une conversation avec Satan. If they allow you to tell them the truth, tell them. Wenn man euch zulässt, die Wahrheit zu sagen, dann sag sie. Si on te demande de dire la vérité, dis la vérité. Don't argue with them. Discutiere nicht mit ihnen. Ne discute pas avec eux. Because no argument can bring anybody into the kingdom of heaven. Weil keine Diskussion kann Leute in das Königreich des Himmels bringen. Parce que tu peux pas amener une personne dans le royaume de Christ par la dispute. In an argument, you might even win the argument, but you have to be very careful not to lose the race. Vielleicht gewinnst du das Argument, aber es kann sein, dass du das Rennen dadurch oui. Même si tu gagnes la conversation, ça ne veut dire pas que toi tu vas arriver aussi. Don't argue with them. Discutiere nicht mit ihnen. Ne discute pas avec eux. Amen. Amen. But be attentive. Aber sei aufmerksam. Mais fais attention. Amen. Amen. Be attentive. That any time they come to you, they are going to need you. Dass immer wenn sie zu dir kommen, weil sie werden dich irgendwann brauchen. Be ready with Christ. Dass du bereit bist, mit Jesus Christus zu antworten. Okay. Sois prêt de toujours prêcher Jésus-Christ aux gens qui te demandent. Give them what you have. Gib ihnen das, was du hast. Donne-leur ce que tu as. And not even what they want. Und nicht, was sie wollen. Et pas ce que les gens veulent. You only have Christ and you give it to them. Du hast einfach nur Christus und das gibst du weiter. Tu as seulement Jésus-Christ et c'est ça ce que tu vas donner aux gens. You know, yeah, Eve was discussing with Satan. Eva hat mit dieser Schlange diskutiert. Who do you discuss with? Mit wem diskutierst du? Eve avait une conversation avec le serpent. Et avec qui tu parles? If somebody come to question Christ in your life, then immediately you reject it. Verweigerst du das? Et si il y a une personne qui a des questions sur Jésus-Christ, tu dois rejeter ces questions. No need to discuss what God has said to you. With anybody. Du musst mit niemandem über das diskutieren, was Gott dir gesagt hat. Tu ne dois pas discuter avec des gens sur Jésus Christ. It's not about man, you know, man translation. Es geht nicht um die Übersetzung von Menschen. Ce n'est pas important. Or man's opinion. Oder die Meinung der Menschen. Ce n'est pas important de partager l'opinion des gens. The revelation from the Holy Spirit. Es geht um die Offenbarung vom Heiligen Geist. C'est la révélation du Saint-Esprit. The Bible is not about opinion of people. La Bible geht nicht um die Meinung der Menschen. La Bible n'est pas un livre d'un homme. I never listen to people's opinion. Und I don't know if you are getting it. Die Meinung der Menschen nicht. Et ne te concentre pas aux opinions des gens. Praise the Lord. Hallelujah. I don't want anybody's opinion. Ich will niemandes Meinung. Je veux pas l'opinion des gens. That's what 1 Peter said. Amen. Steht in 1. Petrus. He said it is not. The Bible is not about human opinion. In der Bibel geht es nicht um die menschliche Meinung. It is the revelation from the Holy Spirit. Es geht um die Offenbarung des Heiligen Geistes. La lettre de Pierre explique que la Bible n'est pas une révélation d'homme, mais la révélation du Saint-Esprit. If you look at everywhere today, it's full of opinion. Churches, they are full of opinion, different opinions. Gemeinden sind voll von Meinungen. Presque tous les églises se concentrent. I don't know if we are able to go there. Amen. Praise the Lord. The Holy Spirit is the author of the Bible. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. And not people. Und nicht Menschen. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, mais pas l'homme. And the Holy Spirit is only the Holy Spirit that can also interpret it to you. And nur not der people. Heilige Geist kann and das not people's opinion. Und nicht Menschen. I don't get it. Et seulement le Saint-Esprit peut révéler la parole de Dieu, mais pas l'homme. Let me go forward. And the woman said unto the serpent, we may eat of the tree of the garden, but of the tree of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat neither shall you touch it, lest you die. Verse 4. And the serpent said unto the woman, yea, ye shall not surely die. Here, serpent is calling God a liar. Hier nennt die Schlange Gott ein Lügner. I don't know if somebody is getting it. He called God a liar. Genèse 3, 1 jusqu'à 4, le serpent a une conversation avec Ève et le serpent dit que Dieu est un menteur. I don't allow anybody to call Jesus Christ a liar. Lass nicht zu, dass irgendjemand Jesus ein Lügner nennt. N'accepte pas que quelqu'un appelle Dieu un menteur. Praise the Lord. He said, I am the only way. Er sagt, ich bin der einzige Weg. Il dit que moi je suis le chemin. Now somebody will come to you and say there are many ways. Aber jemand kommt zu dir und sagt, dass es mehrere Wege gibt zu Gott. And you know that discussion should end even there. Diese Unterhaltung sollte eigentlich da enden. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de chemins dans ce monde, là tu n'as même pas besoin de. Because somebody is calling Jesus Christ a liar. Weil jemand nennt Jesus Christus ein Lügner. Parce que cette personne dit que Jésus est en train de mentir. Just like you know, the Satan is calling God a liar here. Genauso wie die Schlange Gott ein Lügner nennt. Comme le serpent appelle Dieu un menteur. And Eve did not rebuke him. Und Eva hat ihn leider nicht verweigert. Et Eve n'a pas rejeté ce mot. She listened to the serpent. Eva hat der Schlange zugehört. Elle a écouté au serpent. If you keep on listening to the lies of Satan, wenn du immer wieder die Lügen des Teufels hörst, si tu écoutes les mensonges des. What your father say, what your mother say. Was dein Vater sagt, was deine Mutter sagt. Ou ce que tes parents te disent. And reject what Christ is saying to you. Und das verweigerst, was Christus zu dir sagt. Et si tu rejettes ce que Jésus. Before you know, you start believing it. Bevor man es weiß, fängt man an, das zu glauben. Tu vas commencer à croire ce mot. Because you know faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. Parce que la foi vient par écouter. To doubt Christ and to believe him also come by hearing. Und ihm nicht zu glauben kommt auch durch Hören. Si tu ne crois pas Jésus Christ, c'est aussi parce que tu as écouté quelque chose. Hearing the opinions of people. Die Meinung der anderen Menschen hören. Si tu écoutes l'opinion des gens. Hearing the opinions of churches. Die Meinung von Gemeinden. Si tu écoutes l'opinion de l'église. Those you listen to, please be very careful. What you listen to. Leuten, denen du zuhörst. Fais attention à ce que tu écoutes. They plant seed into your heart. Sie sehen Samen dein Herz. And before you know it, you are believing it. Bevor man es weiß, glaubst du das. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à croire ces choses. If you keep on hearing lies, it will turn to truth in your ears. Wenn du immer wieder Lügen hörst, werden sie irgendwann zur Wahrheit. Si tu écoutes seulement des mensonges, ça va devenir aussi la. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 6, he said that when the woman saw that the tree was good, the first good that man called good. Das erste Mal, als der Mensch disobeying God. Versucht hat, etwas zu beurteilen. Amen. Quand l'homme a appelé quelque chose bon, c'était contre la parole de Dieu. And it was pleasant to the eyes, you know, the five senses. Und es war schön für die fünf Sinne. Et c'est attractif pour les yeux. The way that seemed right unto a man, but the end thereof is dead. Der Weg, der richtig erscheint für den Menschen, aber das Ende davon ist der Tod. La route peut semble, ça semble bien, mais après c'est la mort. That way might look perfect. Dieser Weg sieht vielleicht. To get money, to get that mate, to get things. Um dieses Geld zu bekommen, eine Person zu bekommen. La route peut être bien, mais après c'est la mort. But the end, yeah, oh. Aber das Ende according davon, to the Bible, he said, is death. Ist der Tod. Mais après, c'est la mort. And a tree to be desired, to make one wise. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. No, lovey, lovey. Und Eva hat ihrem Mann die Frucht gegeben und ihr Mann hat es nicht verweigert. Don't choose hell with anybody. Eve a donné le fruit à son mari. Donc, elle dit ici que tu ne peux pas accepter l'enfer pour une personne. And the eyes of them both were opened, and they knew something. Sie haben etwas erkannt. That they were naked. Dass sie nackt waren. And they saw fig leaves together, and made themselves apron. You know, God was the one providing for them. Now, this time, they want to provide for themselves. Gott war ihr Versorger, weil sie selbst für sie sorgen. Quand Adam et Eve ont mangé le fruit, ils ont compris qu'ils sont nus. You are not the one to solve that problem. Du bist nicht derjenige, der dieses Problem lösen soll. Gott n'est pas la personne qui doit sauver un problème. He is the one to solve it. Er ist derjenige, der es lösen soll. C'est lui qui doit sauver le problème. How? Und wie? Comment? Remind yourself how he loves you. Nehmen wir uns daran erinnern, wie sehr er uns liebt. So simple. Rappelle-toi son amour. You know, so simple that we cannot even believe it. Und es ist so einfach, dass wir es gar nicht glauben können. C'est vraiment facile, mais on peut pas le croire. That he loved me, that is just the victory. Dass er mich liebt. You know, it's so simple that we cannot even believe it. Das ist so einfach, dass wir es gar nicht glauben können. Mais l'amour de Dieu, c'est ça la notre victoire, mais c'est tellement facile qu'on peut pas le croire. Until we hear what pastor says, several things you have to do so that you know he loves you. You know, several things. And you know, men love, you know, they love hard work. Menschen, they never love anything simple. Menschen lieben es, sich Dinge zu erarbeiten. L'homme aime la souffrance, mais si quelque chose est facile, il le rejette. Christ's ways is so simple. Aber die Wege von Christus sind einfach. Mais la façon de Dieu est très simple. You know why it's simple? Weshalb? Tu sais pourquoi? Because he's the one that is doing the job. Weil er derjenige ist, der arbeitet und nicht du. We go there again, Matthew 11. Parce que Dieu est la personne qui travaille et toi tu es. But before then, let me continue. Let me quickly finish here. He said, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden of the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. You know, he was always coming to them. Er war immer discussing with them. Mit ihnen unterwegs. A big God. Dieu se promenait dans les jardins. Praise the Lord. Hallelujah. He was always there with them. Er war immer da. Always coming, always there. Dieu était toujours avec Adam et Eve. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord, you know, when they heard his voice this time, before this time they never hide, but now they hide. Vor dieser Zeit haben sie sich nie versteckt, aber jetzt haben sie angefangen, es zu verstecken. Avant, Adam et Eve ne se cachaient pas devant Dieu, mais après, ils commençaient à se cacher. Ah, something has happened. Etwas ist passiert. Parce que quelque chose s'est passé. If you take your eyes away from Jesus, you will hide. Wenn du deine Augen wegnimmst von Jesus, wirst du dich verstecken. Si tu te concentres pas, Jésus-Christ va commencer à te cacher. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid. Where we are going to? I was afraid. The first fear. Er fürchtete sich. Dieu demande à Adam, où es-tu? L'homme répond, j'étais attendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Et la, ici c'est la première peur de le, du monde. The first fear. Die erste Furcht. La première, before this time, there was no fear. Vor dieser Zeit gab es keine Furcht. Avant, il n'y avait pas la peur. But now, fear. Aber jetzt gab es Furcht. Mais maintenant, il y a la peur. Then he said, because I was naked and I hid myself. Er hat sich gefürchtet, weil er nackt war. Il avait peur parce qu'il était nu. And he said, who told you that thou was naked? Who told you that you have problem? Gefragt, how do you know that you have problem if you see me? Gesagt, dass du Probleme hast. Le Seigneur Dieu lui demande, qui t'a appris que tu étais nu? I don't know if somebody's getting something here. How do you know? Who told you? Wer hat dir das gesagt? Who do you listen to? Wem hörst du zu? Are you listening to your body? Hörst du deinem Körper? Are you are listening to Christ that said by stripes you are already healed? Oder Jesus Christus, der sagt, dass durch I don't know if somebody's getting seine Wunden sind wir geheilt. Qui t'a dit que tu as des problèmes? Est-ce que tu te concentres à ce que ton corps te dit ou tu te concentres à ce que Dieu te dit? Who told you you still have that sickness? Wer hat dir gesagt, dass du diese Krankheit immer noch hast? It's the same here. Qui t'a dit que tu es malade? Who told you? Who told you that that problem belongs to you? Wer hat dir gesagt, dass das Problem immer noch zu dir gehört? Qui t'a appris que le problème est à toi? The problem was solved thousand years ago. Das Problem wurde gelöst. Le problème a été sauvé. Who told you you have it? Wer hat dir gesagt, dass du es immer noch hast? Qui t'a dit que tu as la maladie? You better start seeing Jesus. Wir müssen anfangen, Jesus zu sehen. Is somebody getting something here, please? Commence à te concentrer à Jésus. Start seeing Jesus, please. Take your eyes away from whatever problem. Deine Augen von dem Problem weg. Ne regarde pas vers le problème, vers Amen. Amen. Who told you that you were naked? Had I eaten of the tree? Are you seeing somebody else? Siehst du jemand anderes? Est-ce que tu as mangé le fruit? Are you listening to the voice of Satan? Hörst du die Stimme des Satans zu? Est-ce que tu écoutes la voix de Satan? Is somebody telling you something else? Erzählt dir jemand etwas anderes? Why don't you listen to me? Wieso hörst du nicht mir zu? Why don't you see me alone? Wieso siehst du nicht mich alleine? Because you are not supposed to know what you know now. Denn du solltest eigentlich das, was du jetzt weißt, nicht wissen. There's something he wants us to know. Er möchte, dass wir etwas erkennen. To know him. Ihn erkennen. Il veut qu'on connaisse une chose, et puis c'est Jésus Christ. That he is for us. Dass er für uns ist. Et qu'il est pour nous. Go back to Matthew 11. Matthäus 11. Matthieu 11. Again from verse 27. All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son. And he of whomsoever the Son will reveal him. Jesus is to reveal himself to us. Matthäus 1,27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welcher der Sohn es offenbaren will. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils connaissent aussi. Ils le connaissent aussi. Everything comes through revelation. Alles kommt durch Offenbarung. Tout vient par révélation. What is revelation? Was heißt Offenbarung? Revelation. It is faith before revelation. Glauben vor Offenbarung. I've dealt with it some time ago, but maybe very soon I will talk about revelation. Amen. D'abord, I remind you. Amen. Amen. Amen. D'abord c'est la foi, après c'est la révélation. Revelation is Christ revealing himself to you. Offenbarung bedeutet, dass Jesus Christus sich dir offenbart. Dans la révélation, c'est Jésus qui se révèle à toi. It means you believe in it, even you cannot see anything. Das heißt, du glaubst, dass du nicht sehen kannst. Das ist Offenbarung. Ça veut dire que tu as confiance à Jésus Christ, même si tu peux rien voir. It is faith before revelation. Das Glauben vor Offenbarung. Mais c'est d'abord la foi avant la révélation. You believe what you cannot see before you can get the revelation. Du glaubst an das, was du noch nicht sehen kannst, bevor du die Offenbarung bekommen hast. Tu crois à ce que tu ne peux pas voir avant que tu aies. Revelation does not make sense. Offenbarung macht keinen Sinn. La révélation ne fait pas le sens. And that's why with your normal sense you cannot believe it. You have to have Christ's faith to believe it. Den Glauben von Christus haben, dann what kind of faith? Ça veut dire avec tes propres sens, tu ne peux pas comprendre. I will see when I talk about it. Amen. We really need it again. Amen. Amen. To know deeply what revelation really means. Wir müssen verstehen, was Offenbarung wirklich bedeutet. Und dann comprendre la révélation. Maybe with the children, you know, yesterday we were in Bible studies and talks about things. Maybe one of these days we talk about revelation. I don't know when. Amen? Amen. As you also want it. Amen? Amen. Then in verse 28 said, come unto me, all you that labor and are heavily laden. I will give you rest. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Moi, je vous donnerai le repos. It means without Jesus Christ, no rest. Das heißt, ohne Jesus Christus gibt es keine Ruhe. Ça veut dire sans Jésus Christ, il n'y a pas de repos. He gives you rest. Er gibt dir Ruhe. Il te donne le repos. You know, stress is everywhere today. Dieser Stress ist überall heute. Il y a partout le stress. Fear of problem, fear of different things, and they are everywhere. Furcht vor allen Dingen ist überall. La peur des choses qui sont. There is no rest for man today. Der Mensch hat keine Ruhe. Il n'y a pas de repos pour. If even they are sleeping, they are full of fear. Selbst in ihrem Schlaf. I don't know if somebody is getting it. Même si tu dors, in your sleep, you might even be full of fear. In deinem Schlaf bist du voll von Angst. Même dans pendant que tu dors, tu as la peur. Because you are sleeping without Christ. Weil du schläfst ohne Jesus Christus. Parce que tu dors sans Jésus Christ. He said, come unto me. He did not say, go to your parents, go to your father, go to your husband, go to man. You know, er sagt, he said, come to me. Und nicht zu Menschen. Il a dit, venez auprès de moi. Il n'a pas dit, partez chez les parents. He did not say, go to your children. Er sagt nicht, geh zu deinen Kindern. Il n'a pas dit, part chez tes parents. He said, come to me. Er sagt, komm zu mir. He did not say, go to your father. Nicht, geh zu deinem Vater. Il a dit, venez auprès de moi, pas auprès des gens. Praise the Lord. Amen. Then take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Only Christ is freedom. Nur Christus ist Freiheit. Seulement Jésus est la liberté. Amen. Amen. Freedom from all lies of Satan. Freiheit von allen Lügen des Teufels. Liberté du mensonge. Freedom from the fear of death. Freiheit von der Angst des Todes. Il nous fait libre de la peur de du. Freedom from this evil world. Freiheit von dieser bösartigen Welt. La liberté de ce monde. Christ is freedom. Christus ist Freiheit. Jésus Christ est la liberté. And until you know him, you are never free. Erst wenn wir das kennen, somebody getting it. Si tu le connais, là, tu es libre. You know, John 8, he talks about freedom. Johannes 8 spricht über Freiheit. Jean 8 parle de la liberté. He says, you shall know the truth. Er sagt, wir werden die Wahrheit erkennen. And the truth you know is your freedom. Und diese Wahrheit, die du kennst, ist deine Freiheit. Jésus dit que tu vas connaître la vérité et la vérité. You shall know the truth. Tu vas savoir la vérité. Tu vas connaître la vérité. John 6:14 says, I am the way, the truth and the life. I am the truth. I am who you are to know, so that you have freedom. Und in Johannes 14:6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jean 14 dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. You know, Satan knows you. Der Satan kennt dich. You are the only one that don't know him. Du bist derjenige, der ihn nicht kennt. I don't know if somebody get it. He knows you. Er kennt dich. If you go to Acts 19, let us quickly go there. Apostelgeschichte 19. Praise the Lord. Hallelujah. I prepare little things on the time. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 19. Apostelgeschichte 19. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Please let here be your homework. Acts 19:1-21. Lies euch bitte Apostelgeschichte 19, 1 bis 21 durch. La devoir. Acte apôtre 19. Please look at it from even from verse 1. I hear from verse 1 is interesting. If not, we could have. We could have not even been here. Amen. It's and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and found certain disciples. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? These people were believers, but without the Holy Ghost. Waren Gläubige, aber ohne den Heiligen Geist. Acte apôtre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande Quand vous êtes devenu croyant, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ici, ça montre que tu peux être un croyant sans voir le Saint-Esprit. He said, you have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. You know, it's like churches today. Viele Gemeinden heute. They reject the power of the Holy Ghost. Sie verweigern die Kraft des Heiligen Geistes. They don't want speaking in tongues. They don't want anything from the Holy Ghost. Sie wollen nichts vom Heiligen Geist hören. Ils répondent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup des églises qui rejettent le Saint-Esprit. Yeah, Paul is saying, have you, you know, if you are a believer, okay, you say you are a believer. Do you, have you received the Holy Ghost since you believe? It means you are, they believe, but they without the power of the Holy Spirit. There are people everywhere like that. Viele Leute glauben, aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais sans la puissance du Saint-Esprit. They want to believe with their own strength. Sie wollen mit ihrer eigenen Kraft glauben. Ils veulent croire avec leur propre force. That is why they cannot believe things of supernatural. Deswegen können sie das Übernatürliche nicht glauben. Pour cela, ils ne peuvent pas croire les choses supernaturelles. Because the Holy Ghost, without the power of the Holy Ghost, you cannot believe the supernatural world. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du das Übernatürliche nicht glauben. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas croire les choses. You cannot believe the truth. Du kannst der Wahrheit nicht glauben. Tu peux pas croire la vérité. You need the power of the Holy Spirit before you can believe the truth. Because the truth does not make sense to the natural man. Weil die Wahrheit macht keinen Sinn für den natürlichen Verstand. Tu as besoin du Saint-Esprit pour croire la vérité, parce que ça ne fait pas le sens pour l'homme. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said unto John the Baptist. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance. You know, people, water baptism and, you know, prayer of salvation. Amen. Die Wassertaufe. They said unto the people that they should believe on him which should come after him. That is on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Are you reading it with me? Please be looking at it. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them. Ah, you see it? He laid his hand on them, and the Holy Ghost came on them. And they speak with tongues and prophesied. Praise the Lord. Paul leur demande, quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent, le baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Quand les croyants d'Éphèse attendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent le l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. We all need the power of the Holy Spirit. Wir alle brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. So everybody. Das ist für uns alle. And spend time with Christ, please. Und verbringe Zeit mit Christus. Speak in tongues every day. Sprich jeden Tag in fremden Zungen. Amen. Amen. Learn it. Lerne das. Amen. The Holy Spirit will be your teacher. Der Heilige Geist wird dein Lehrer sein. On a besoin du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on doit avoir une relation avec le Saint-Esprit. You can spend 5 minutes, 2 minutes, start it. You need it so much. Wir brauchen das und es kann auch eine Minute oder 5 Minuten sein. You might not have a particular time to need that. You know, when you are driving, when you are even in your place of work, you are walking, you are speaking in tongues. You can speak in tongues loud or inside you. Du kannst das auf der Arbeit tun, du kannst es im Bus tun, du kannst einfach, du musst nicht das laut aussprechen, du kannst auch in deinem Herzen in Fremden reden. Da, okay, schatz. Même si tu n'as pas le temps, tu peux prier en langue dans la voiture, dans le bus, tu peux prendre même 2 minutes pour prier, tu n'as pas besoin d'être lent. Instead of you thinking, speak in tongues and praise your Father. Thank him for what he has done for you. Dann sprich lieber in fremden Zungen und danke ihm für was getan hat. Au lieu d'avoir des soucis, tu peux parler en langue. Praise the Lord. Hallelujah. Today for years, we know, I don't even know if I'm going to say for years. We have not gone for jogging. But today I went with my daughter. Praise the Lord. Hallelujah. You know, as we were going, I was almost fainting. Then I started speaking in tongues. But she didn't even know. That is, take me along. Take me. Take the Holy Ghost. Praise the Lord. Ich war heute seit Jahren wieder joggen und als ich fast ohnmächtig geworden bin, habe ich angefangen, fremde Zungen zu beten und es hat geholfen. Praise the Lord. Speak in tongues. Sprich in fremden Zungen. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait le sport, mais quand j'ai fait le sport aujourd'hui avec ma fille Tania, je voulais tomber, mais quand je voulais tomber, j'ai commencé à parler en langue. He stress speaking tongues. He's tired of you know, it's just come to stress you speaking tongues. Dinge kommen, dich zu stressen, dann sprich in fremden Zungen. It will give you rest. Es gibt dir Holy Ghost, through it you will have rest. Dadurch hast du Frieden. Through worries or whatever, people are fighting you. Just. Si tu as les problèmes, le stress, les discussions avec les gens, tu peux prier en langue, ça va te donner le repos. Praise the Lord. Hallelujah. Then because of time, let's go to verse 13. Vers 13. It says, then certain of the vagabond Jews exorcists took upon them to call over them which had evil spirit the name of the Lord Jesus, saying, we adjure you by Jesus whom Paul preached. Not who will preach, but who Paul preached. Nicht den wir predigen, den Paulus Jesus predigt. Sie wollten Jesus sozusagen ausleihen. Amen. Amen. You and Christ. Du, no du, one du. Can have that relationship for you. Niemand kann diese Beziehung für dich führen. Verset 13, il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez. C'est un ordre. Ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent copier Jésus-Christ sans avoir une relation avec Jésus-Christ. And there were several sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so. And the devil and the evil spirit answered and said, Jesus I know, Paul I know. But who are you? They know you. Sie kennen dich. Demons know you. Démons kennen dich. Verset 14, un grand prêtre juif, Sceva, a sept fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais le reprend. Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, ça montre que le démon connaît aussi les gens. Il te connaît aussi. Praise the Lord. Hallelujah. Please read it yourself, amen, because there's no time to go further. Then look at verse 21. He said, after these things were ended, Paul proposed in his spirit. You know, things come from our spirit. Dinge kommen von unserem Geist, if you are a child of God. Wenn wir Kinder Gottes sind. Amen. You don't just think of things, they come from your spirit. Wir denken nicht einfach an Dinge, sie kommen aus unserem Geist. There's nothing like Sufa. Okay, let me give my daughter time. Okay. Okay. Les choses viennent de notre esprit. I'm shorting it today, so you can. Praise the Lord. Hallelujah. After these things were ended, Paul proposed in the spirit. When he had passed through, you know, something came from the spirit. Etwas kam aus dem Geist. Quelque chose venait de l'esprit. Somebody getting something. If you are a child of God, things always come from your spirit. Und mein Kind Gottes part of things from that Geist, der Teil the things not, you know, you don't think like the world, you think like Christ. Du denkst nicht wie die Welt, du denkst wie Christus. You don't just form things up. Things come from your spirit. And your unrenewed mind will be thinking that you form it up. My will tell you that you are forming it up. But you'll never form anything. They are coming from your spirit. To allow your focus to be Christ. Vielleicht denkst du manchmal, dass du dir Dinge einbildest oder dass du Dinge dir zusammenbastelst, aber es ist die Wahrheit vom Heiligen Geist, die in dir offenbart wird und das sollen wir ernst nehmen und nicht einfach nur denken, dass es ein Zufall ist oder selbst zusammengesponnen ist. Si tu es un enfant de Dieu, toutes les choses viennent de ton esprit et souvent le monde veut te dire que tu es en train de t'imaginer ce qui se passe. Mais comme enfant de Dieu, le parc où tu es sauvé, oui, c'est ça. qui attire les choses de l'esprit. Yeah. If you are cooperating with Christ, wenn wir mit Christus kooperieren, you know that things are coming from your spirit. Dinge kommen aus unserem Geist, wenn wir mit ihm kooperieren. If you are cooperating, if you are not cooperating with him, things will come from your renewed mind. Si tu fais la coopération avec Jésus-Christ, les choses viennent de ton esprit, mais si tu n'es pas en train de coopérer avec Jésus, les problèmes ou des trucs vont venir à cause des pensées. You are the one that don't know Satan. He knows you. Wir sind die Leute, die den Teufel nicht kennen, er kennt uns. Nous sommes les gens qui ne connaissent pas Satan, mais Satan nous connaît. Please also read Mark 1, Mark 5 also, from verse 1 to the end. Amen. Auch Markus 5? Yeah, Mark 5. Religion. Amen. Religion, it will help you a lot. Amen. Amen. You know, demons know Jesus and they know you. Denn Dämonen erkennen Jesus und sie erkennen auch dich. Les démons connaissent Jésus-Christ et ils connaissent aussi nous. Demons know you. Dämonen kennen uns. They will warn each other against you. They warn each other, they say, don't go there because that place is too hot. Und sie sprechen zueinander über uns, dass entweder dieser Ort angriffsfähig ist oder dass dieser Ort nicht angreifbar ist, weil er voll von Christus ist. Et ces démons parlent aussi de nous et disent par exemple, ne pars pas là-bas parce que là-bas c'est dangereux pour toi parce qu'il est vraiment chaud. They talk about us because they know us. Sie sprechen über uns, weil sie uns kennen. Ils parlent de nous parce qu'ils nous connaissent. They know the blood covers us. Sie wissen, dass das Blut uns bedeckt. Ils sachent que le sang de Dieu. They know you are well protected. Sie wissen, dass wir gut beschützt sind. Ils savent que nous sommes bien protégés. You know how you will know that. Wisst ihr wie? You go to Job. Und hier lesen wir das. I read Job 1, Job 2. And see what Satan said. Da sehen God. Wir, was der Teufel über. He said, you protect him. You did it. You know, he knows. Is somebody getting it? Da lesen wir, was der Teufel über Hiob sagt. Dass er this von ministry Gott beschützt is protected. Wird. Diese Gemeinde ist auch von Gott beschützt. There's special protection here. Amen. Ce que nous sommes en train de vivre, on peut le voir aussi dans le livre de Job. Et cette église est aussi protégée par le sang de Jésus-Christ. Please beware of the high spirits. I could go through. Nehmt euch wieder in Acht vor dem Selbstgeist. Go to Isaiah 14, that of Satan again. Isaiah. Amen. Amen. Satan, the rise and fall of Satan. Fall und Aufstieg des Teufels. Go to Isaiah 14. Isaiah 14. And see the spirit of Ah. Und schau, sieh dir den Geist von Ich an. Isaiah 14 ist schon der Knopf für l'esprit des. From verse 12. Vers 12. Verset 12. Read that, please. Please look at it. It's a how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which doth weaken the nations? For thou hast said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation. Of the size of the mount. I will ascend above the height of the Lord, of the cloud. I will be like the Most High God. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the spirit of Ihr seht das den Geist des Selbst überall. Soll ich das komplett lesen? You can quickly read it because of Mama. Okay. Isaiah 14, verset 12. Comment est-ce possible, toi l'étoile brillante du matin? Tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre, toi qui renversais le peuple, tu pensais, je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu, je m'installerai sur les montagnes où les dieux se réunissent à l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Dieu très haut. Take your eyes away from I, from you. Let it be Christ. Nimm deine Augen weg von dir selbst und lass zu, dass es Christus ist. Ne regarde pas sur toi-même, mais regarde sur Jésus-Christ. Do you know Jesus as your Lord and your Savior? kennen wir Jesus, unseren Herrn und Retter. Tu connais Jésus-Christ comme ton roi et sauveur. We may say we know. Wir sagen vielleicht, wir wissen es. On le connaît. But we don't know. Ich weiß es nicht. Non, on ne sait pas. Amen. So many times, knowing and unknowingly, we see ourselves as our savior. Oft sehen wir uns selbst als unser Retter. Parfois, on nous voit comme notre propre sauveur. Are you getting it? We see ourselves as our savior. Wir sehen uns selbst als unsere Retter. Und nous voit nous-mêmes comme sauveur. You know, in the Old Testament, the Lord would tell them, walk for 6 days, the seventh day rest. Why? Because he does not want you to depend on things, but on him. Da sagt er, arbeite an 5 Tagen, aber am sechsten Tag arbeitest du nicht. Und weshalb hat er das gesagt? Damit er wollte, dass sie sich auf ihn verlassen. Dans la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'on doit travailler seulement 6 jours et dans la 7e journée, on doit avoir le repos pour qu'on ne dépende pas des choses qu'on fait. You know, as farmers, after farming for years, then you tell them, leave this the farmland for a whole year without farming. And what they have is more than what they could have had if they were farming. Oder wenn er sagt, dass sie Dinge anbauen sollen ein Jahr überlang, sollen sie als Bauern Dinge anpflanzen, aber dann ein anderes, das Jahr darauf, gar nichts einpflanzen. Und das übernatürlich daran ist, dass sie an dem Jahr, wo sie dann gar nichts eingepflanzt haben, sogar mehr ernten als bei dem Jahr, in dem sie die ganze Zeit gearbeitet haben. Si par exemple tu es un agriculteur, si tu mets quelque chose dans la terre, par exemple l'arbre, Dieu peut te dire dans cette année tu vas rien mettre dans la terre et dans cette année aussi tu vas avoir beaucoup de arbres. Yeah. No? Praise the Lord. Yeah. Remember knowledge. Erinnert euch an die Weisheit. If you are your savior, wenn du dein Retter bist, Satan, you see, you know, Satan will be walking. Wird der Teufel arbeiten. Si tu penses que toi tu es le sauveur, Dieu, Satan va commencer aussi à travailler. If you know you are the savior, wenn du weißt, dass du der Retter bist, if you see yourself as the savior, wenn du dich selbst it means Satan bist, is, you see Satan as your savior. Dann siehst du den Teufel als deinen Retter. Si tu vois toi-même comme sauveur, tu vois aussi ça. Si tu vois toi-même comme sauveur, tu vois aussi Satan comme sauveur. You know, I just pity the breadwinners of the family. Deswegen habe ich auch Mitleid mit den sogenannten Brotverdienern in der Familie. They have a lot of problems. Sie haben viele Probleme. Very big problem. Ein großes Problem. Because the breadwinner should be Christ and not man. Amen. J'ai pitié avec les gens qui gagnent l'argent dans la famille parce que Satan aussi commencé à combattre ces gens-là. Der Brotverdiener nicht der Mensch ist, sondern Jesus Christus. Are you getting it? Mm-hmm. If you see yourself as a breadwinner, you have a big problem. Wenn du dich als Brotverdiener siehst, wirst du ein Problem haben. Si tu vois toi-même comme chef de la famille, tu vas aussi avoir un problème. You know, the one that the money, the salary is more bigger, that is taking care of the family. Die Person, die we always see himself or herself as the breadwinner. Als die Person, die am meisten verdient. Oder am meisten arbeitet, wird sich immer wieder als den Brotverdiener sehen und das ist dämonisch. La personne qui gagne le salaire ou beaucoup d'argent va se voir comme chef de la famille, c'est ça, c'est que c'est dangereux. In the natural world, yes, they are breadwinners. In der natürlichen Welt bist du der Brotverdiener. Oui, dans le monde, ils sont la. But in Christ's world, you are never the breadwinner. Aber in Christus bist du nicht der Brotverdiener. Mais c'est Jésus, c'est pas toi le chef. Christ should be. The breadwinner. Christus der Brotverdiener. Jésus devrait être le chef de la famille. Amen. Amen. There are a lot of reasons. I cannot go into it because the time has really gone. Let me go forward. They both walk through knowledge. A lack of knowledge. That's Christ and Satan. They both walk through knowledge and lack of knowledge. Christus und der Teufel arbeiten durch Erkenntnis und Unwissenheit. Jésus et Satan travaillent par la connaissance et par le manque de connaissance. Any knowledge you have. Chaque connaissance que tu as. Jegliche Weisheit oder Wissen, die du hast. Praise the Lord. Any knowledge you have its own result. Jegliche Weisheit, die du besitzt, hat seine eigenen Resultate. Chaque connaissance a aussi sa résultat. If you have the knowledge that if somebody is sick, if you touch that person, you are going to be sick. It's a knowledge. And that knowledge is, you are going to have the result of that knowledge. Wenn du beispielsweise somebody gets it. An Ansteckung glaubst, wird dieser Glaube, dieses Wissen ein Resultat für dich haben. Si par exemple tu touches une personne et tu crois que tu vas être contaminé, c'est aussi une sorte de connaissance. Because God and Christ and Satan, they walk in knowledge. Denn Christus und der Teufel arbeiten mit Erkenntnis. Parce que Satan et Jésus-Christ travaillent avec la connaissance. God's children, we should have Christ's knowledge. Die Kinder Gottes sollten die Erkenntnis von Christus haben. Nous, comme enfants de Dieu, on doit avoir la connaissance. You know, just like the natural people have their own knowledge. So wie die natürlichen Menschen ihre Weisheit haben. Comme les gens naturels ont aussi leur connaissance. For example, if they touch somebody that is sick, they will be sick. Wenn sie zum Beispiel zu nahe kommen, der krank ist, werden sie auch krank. Par exemple, si dans ce moment, si tu touches une personne qui est malade, tu seras aussi. That of Christ should be, if I touch somebody that is sick, it will be healed. Christus, I don't know if somebody is getting it. Der krank ist, der geheilt. But God's children never have that knowledge. Aber wir haben diese Erkenntnis. We only have the unknown. Wir haben nur die Erkenntnis dieser Welt. Jésus-Christ, si quelqu'un est malade et tu touches cette personne sera sauvée. Mais dans ce monde, si une personne est malade et tu le touches, tu seras aussi malade. Et ce sont deux sortes de connaissances. Are you getting it? We never have that knowledge. That once you touch me, that person is healed. But you know, the knowledge of this world is always our knowledge. And you know, knowledge has its own results. Erkenntnis hat seine eigenen Ergebnisse. La connaissance a ses résultats. If you are a child of God, you have the knowledge of this world. That knowledge of this world will be working. You will be getting the result of the knowledge of this world. Wenn du ein Kind Gottes bist und immer mit der Weisheit dieser Welt handelst, wirst du auch die Resultate dieser Welt bekommen. Si tu es un enfant de Dieu et tu crois aux résultats de ce monde, tu auras aussi les résultats de ce monde. You know, knowing and unknowing, if you violate the laws of electricity, it will harm you if you violate it. Wenn du die Gesetze you might not even know. Der Elektrizität missachtest, wird dieser wirst du daran Schaden erleiden, genau. Si par exemple tu touches le courant, tu vas aussi être brûlé. We violate the laws of Christ all the time. Wir missachten die Gesetze Gottes ständig. Et nous sommes pas obéissants à la loi ha. De Jésus. Wie? Comment? Comment? You know, how? I wanted to help you. Thank you. Praise the Lord. Amen. How? You know, if you cannot remember that if you touch this person, he's healed. That person, that sickness, once you embrace me, and that's why it's not good to embrace God's children. Deswegen ist es gut, Kinder Gottes zu umarmen. Once you embrace me, whatever, you know, darkness and light, they cannot move together. Wenn du mich umarmst, muss die Dunkelheit weichen. Be aware of the power of Christ in you. Sei dir im Klaren über die Kraft von Christus in dir. Kannst du mal wiederholen? Sei dir im Klaren über die Kraft von Christus in dir. Be aware of the power of Christ in you. Faut être clair de la force de Jésus-Christ dans ta vie. Be aware of it. Sei über die Kraft Gottes in dir bewusst. Sois conscient de la force de Jésus-Christ. Learn to remember that you are no longer a natural person. Erinnere dich ständig daran, dass du keine natürliche Person mehr bist. Rappelle-toi que tu n'es pas une personne naturelle. Learn to know that you are no longer a natural person. Dass du keine natürliche Person mehr bist. Comprends que tu n'es plus une personne naturelle. Learn to know that the result of the doctor is not your own result. Dass die Resultate des Arztes nicht deine sind. Les résultats du docteur ne sont pas tes résultats. Yes, the doctor can say something. Der Arzt kann etwas sagen. But Jesus is also saying something. Aber Jesus sagt I don't know if somebody's getting it. Le docteur peut dire quelque chose, mais Jésus aussi est en train de dire quelque chose. If you look at the Syrian army, and Elijah. Elijah. Amen. The Syrian army, they were there. Die syrische Armee war da. That is the doctor's report. Das ist dieser Arztbericht. Also Christ, the host of angels, they were also there. Und genauso auch Jesus die Engelsarmee. Promise. His promise is for you. They are there. You choose where you belong. Wir entscheiden, wohin wir gehören. If you are full of the knowledge of the flesh, you will have that of the flesh. Wenn wir if you are born again. Über das Wissen dieser Welt, das Wissen des Fleisches, werden wir auch so leben und so Ergebnisse haben, obwohl wir wiedergeboren sind. Si tu fais conscient au résultat de ce monde, tu auras aussi le résultat de ce monde. Praise the Lord. Yeah. When people tell me they have problems. Wenn Menschen mir sagen, dass sie Probleme haben. Maybe the problem of poverty, they don't have money, they are sick. Armut oder Krankheit. Amen. Always ask them, have you worked hard to believe Christ? Frage ich immer, habt ihr hart schon daran gearbeitet, Christus zu glauben? Because the Bible says we are to fight the good fight of faith. Die Bibel sagt, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. You are to work hard to believe the finished work of Christ. Du musst hart daran arbeiten, das fertige Werk somebody, okay, you can teach that, von Jesus Christus zu glauben. Si les gens me disent qu'ils ont des problèmes, par exemple, ils n'ont pas l'argent, ou ils sont malades, je vais les demander, est-ce que tu as fait tout pour faire, pour croire à Jésus Christ? The second part again, please. Are you talking to me? Okay, yes, okay. Praise the Lord. You know, I don't fresh. Okay, I can get it. Mm-hmm. You know, the Bible says we have to fight the good fight of faith. Bibel sagt, wir sollen einen guten Kampf des Glaubens kämpfen. La Bible dit qu'on doit faire le bien combat de la foi. Because the Bible, you know, because the word of God can say something and your body says something else. Weil das Wort Gottes kann etwas sagen, aber dein Körper kann etwas anderes sagen. Parce que la parole de Dieu peut dire quelque chose et ton corps dit aussi quelque chose d'autre. Just like the Syrian, I mean, they were saying something. You know, you can see the problem. But you know, people, the natural people can see. But the other side, that does not mean the other side does not also exist. Christ word. Und genau, that you are already healed. Die Bedrohung der syrischen Armee stand vor ihnen, aber dennoch war die Armee Gottes bei ihnen. Comme par exemple dans l'histoire d'Élie, l'armée de Syrie, les gens étaient beaucoup et Élie il était presque toute seule. Which part are you? Zu welcher Seite gehören wir? Tu fais partie de quelle? Which side do you choose? You are going to choose. In between, there's nothing like in between. Es gibt kein Zwischending. Tu vas choisir quelle partie? You know, if you come to me and tell me you have problems. Wenn du mir sagst, dass du Probleme hast. And I ask you, do you believe Christ? Und ich frage, glaubst du an Christus? Are you working hard to believe him? Kämpfst du hart daran, an Christus zu glauben? That you are already healed. Dass du schon geheilt bist. Amen. Because you are to work hard. Denn du musst daran glauben, dass du schon geheilt bist. The kingdom of heaven suffer violence. The more pain, the more you are to believe Jesus have done the job. And you speak to that problem. Schmerzen, umso mehr glauben wir. You don't ignore the problem, you speak to it. Deswegen ignorieren wir das Problem nicht, sondern wir verweigern es. He gave you a lot of weapons. Er hat uns viele Waffen gegeben. Which is one of them is speaking tongues. Let me just put it. Okay. Okay. Si par exemple une personne vient chez moi et me dit qu'il a des problèmes, je vais lui demander est-ce que tu as fait tout à croire la parole de Jésus-Christ parce que tu dois combattre à croire Jésus-Christ même si tes problèmes font tout pour te dire quelque chose et autre parce que c'est un combat. Pour cela, c'est aussi important de prier en langue pour que tu aies la foi à Jésus, en Jésus-Christ. You know, their answer to my question is always yes, I believe Christ. Und oft antworten die Menschen mit ja, ich glaube Christus. Et par leur réponse est qu'ils croient à Jésus-Christ. So we say, no, I pray. I prayed a lot. Ils disent qu'ils ont prié beaucoup. Ils disent qu'ils ont prié beaucoup. You know, some that fast, we say I fast. Oder die Leute, die fasten, ich habe viel gefastet. Les autres disent qu'ils ont fait même la jeûne. And some, you know, I have blessed the house of God. I've done this, I've done everything. I. Oder ich habe I've done this, I've done that. Sie sagen die ganze, sie sprechen die ganze Zeit über ihre Werke. Et ces gens vont dire ce qu'ils ont fait. Par exemple, ils ont béni You know what you are doing. Wisst ihr, was wir damit tun? You are just telling me why things should not work for you. Du erzählst mir gerade, weshalb Dinge nicht funktionieren. Tu me dis pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Because you are not your savior. Weil nicht du dein Retter bist. Parce que tu n'es pas ton propre sauveur. You should point to what Jesus did for you, and not what you are doing for him. Du musst auf das. I don't know. Are you getting it? Zeigen, was Jesus für dich getan hat, und nicht das, was du machst. Tu dois pointer à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, pas ce que toi tu as fait. If things are not working for you, wenn Dinge nicht funktionieren in deinem Leben, physically, if you can see the problem everywhere, wenn du die Probleme you don't go to I. Siehst du nicht auf das, was du tust. Go to He, go to Christ. Geh auf das, was Christus getan hat. I don't know if you get it. Si les choses ne fonctionnent pas physiquement pour toi, tu ne dis pas moi j'ai fait ça, mais tu dis Seigneur Jésus-Christ a fait, Jésus a fait ça. You are not your savior. Denn du bist nicht dein eigener Retter. Er rettet dich. Parce que tu n'es pas ton sauveur, c'est Jésus qui est ton sauveur. Instead of complaining, oh, you know, I've done everything. You know, you just go to him and say, Father, with you, if everything is still like this, what about without you? I could have even been dead. Mm-hmm. Somebody getting it. Attacking. Mit dir, Jesus, ist das Leben so, wie wäre mein Leben sogar ohne Jesus. Danke, Herr, für deine Gnade und Kraft. Au lieu de voir tout ce que tu as fait, concentre-toi à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. You know, so many times your answer always give me, help me to know where your heart is. Deine Antwort hilft mir zu wissen, wo dein Herz ist. Es liegt auf dir selbst und nicht auf Christus. Tes réponses révèlent ton cœur. And that answer which is telling me something, is speaking to me. Und diese Antwort spricht zu mir. Et ses réponses révèlent aussi. It's telling me why the problem is there. Because we are not the savior. Es offenbart mir, wo das Problem liegt. Ce problème explique pourquoi tu as le Where your heart is your savior. Wo dein Herz ist, ist auch dein Retter. Où ton cœur est, c'est là-bas aussi où ton sauveur est. Allow it to be what Christ has done for you. Lass du es darum, was Christus für dich getan hat. Concentre-toi ce que Jésus-Christ a fait pour toi. In every need, it is not what we do. That is our savior. In allem, was wir brauchen, geht es um das, was er für uns getan hat. Be aware of what he did for you. Sei dir bewusst, was er für dich getan hat. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. What you do profits you nothing. Denn was wir tun, nützt uns nichts. Parce que tout ce qu'on fait va pas nous profiter. His finished work is the victory. Sein fertiges Werk ist der Sieg. C'est ça notre victoire. Praise the Lord. Amen. Remind yourself what he did for you. Always, 24/7. That's what we are to meditate on. He said, meditate in my word both day and night. Remind yourself what he did for you. Erinnere dich daran, was Jesus für dich getan hat. Rappelle-toi à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. You know, Satan here to see you reminding yourself of Christ. What Teufel he did for you. Es, wenn du dich daran erinnerst, was Christus für dich getan hat. Satan déteste quand tu te rappelles ce que Jésus a fait pour toi. You know what he loves. Wisst ihr, was er liebt? Tu sais ce qu'il adore? When you remember what you are doing for him or wenn for yourself. Wenn du dich daran erinnerst, how you are betraying your best. Für dich tust oder für Jesus oder für andere. Il adore si ta concentration est sur toi-même, ce que toi tu as fait. How it is all about you. Wo es nur um dich geht. Allow it to be about Jesus Christ. Lass es nur um Jesus geht. Amen. Satan aime de voir que tout se tourne seulement de toi-même. Pour cela, c'est très important de voir Jésus-Christ. We stop here, please. We start from... On Sunday, we start from Lucifer was also named... Cheryl. And these angels are unique angels. We still have a lot of things to talk about here. Amen. Am Sonntag geht es weiter mit dem Thema über den Satan und dass er ein Erzengel war. Dimanche, on va parler de son père qui a été un archange. Because today I wanted to go into this place, but he gave me this to give you. Amen. Amen. Because maybe I'm, you know, he knows you more than I know you. Der Herr kennt uns besser als ich euch kenne. I don't even know you. Ich kenne euch nicht. It is what he revealed to me that he will sometimes help me to know you. Aber das, was er mir... I don't know if you are getting it. Dieu vous connaît plus que moi, plus que moi, Parce que tout ce que je suis en train de prêcher, c'est Dieu qui me donne pour qu'il vous aide dans vos problèmes. I don't know your problem. Ich kenne eure Probleme nicht. But what he, okay. Je connais pas vos problèmes. But what he revealed to me to preach helped me to know the problem you have. Aber was er offenbart, um was ich, was er mir offenbart, was ich predigen soll, das hilft mir zu erkennen, wo euer Problem liegt. Je ne connais pas, mais ce que Jésus-Christ me révèle, ça m'aide aussi à comprendre vos problèmes. And people will be thinking somebody has spoken to me. No, people don't. People hardly speak to me. But what he gave me helped me to know the problem in his children's life. Und Leute denken, irgendjemand hat wieder irgendwas weiter erzählt, aber es ist der Heilige Geist, der mir Sachen klar macht. Quelqu'un genre pourrait penser que il y a qu'on parle de toi, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui me révèle tout. And so many times the children will always come to me. Huh? Did you hear that? This is what we were discussing before that we just preach about. I only know you through what he gave me to give you. That's how I know you. Und oft sind dann die Kinder in der Gemeinde überrascht über das, was ich geprägt habe und denken, wie du hast einfach das über das gesprochen, worüber wir eben geredet haben. Und es ist der Heilige Geist, der mir diese Botschaften gibt. Et souvent mes enfants me disent, ah, maman, ce que tu as prêché, c'est ça qu'on vient de parler, qu'on vient de discuter, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui me révèle tout ces. And that's why we have to know how he speaks. Und deswegen sollen wir wissen, wie er spricht. He might not speak directly. He just speak. You know what he give you, what he direct you to read. We tell you what is coming, the problem that is coming. Das, was er dir anweist, beispielsweise zu lesen, wird dich vorbereiten auf die Probleme von morgen. Si le Saint-Esprit te donne quelque chose à lire, c'est une préparation pour ce qui va venir à l'avenir. He sees all things. Er sieht alles. Il voit tout. He knows what is coming. Er weiß, was auf uns zukommt. Il voit ce que. And he can bring it, and you know, he can direct you to read the place, and you say, what am I going to do? He has seen something, and he wants that thing to be aborted. Er hat etwas gesehen und möchte, dass diese Sache entwurzelt wird. Deswegen leitet er dich dazu, diese Sache zu lesen und dieses Thema noch besser zu verstehen. Le Saint-Esprit peut te diriger à lire une passage et il sait pourquoi, parce qu'il veut te préparer à ce qui. He always prepares us before time. Er bereitet uns immer vor den Dingen. Amen. Le Saint-Esprit nous prépare le jour avant les choses viennent. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Please, if you have any questions.